Donnerwetter. Darf ich? Es tut mir leid, mein Fräulein, Ihnen den Eintritt verwehren zu müssen, aber leider... Ich möchte gerne... Darf ich bitte ausreden? Sie möchten meinen Herrn, den Maestro, sprechen. Erraten. Nun, erstens ist das Konzert soeben erst zu Ende. Er könnte also noch gar nicht hier sein, selbst wenn er sich der Luftlinie zwischen Konzerthaus und Grand Hotel bediente, was er selten tut. Zweitens empfängt er nach Konzerten niemals Besuch, den er nicht aufs Sorgfältigste selbst ausgesucht hat. Und darunter sind niemals Damen von der Presse. Und wie ist es mit anderen Damen? Mein Fräulein... Sie sind der Diener. Ja, der bin ich. Und jetzt, wenn ich bitten dürfte... Ach, dann können Sie mir gewiss ein paar Fragen beantworten. Ich möchte... Alle Fragen, das Privatleben meines Herrn betreffend, sind von mir bereits erschöpfend beantwortet, wie Sie ohne Zweifel feststellen werden. Frustrierte Presse der letzten Jahre durchblättert. Genau das habe ich getan. Die Berichte widersprechen einander. Nun, ich variiere stets ein wenig. Gestattet Ihnen denn Ihr Herr das Sie Es tut mir leid, gnädiges Fräulein. Für Fragen, die nicht das Privatleben meines Herrn betreffen, bin ich durchaus unzuständig. Der perfekte Diener also, wie er im Buche steht. Genau das, was ich brauche. Mein Fräulein, ich maße mir zwar über das, was Sie brauchen, kein Urteil an, dennoch wage ich es zu bezweifeln. Sagen Sie, hat Ihr Herr Hobbys? Er presst seltene Schmetterlinge, sammelt Bierfilze der Renaissance und mordet Reporter. Auch weibliche, mein Freund. Vor allem weibliche. Und nun muss ich Ihnen leider die Tür weisen, und zwar kurz sagen. Aber Ihr Herr entgeht mir ja doch nicht. Mag sein. Aber für mich handelt es sich hier um die Erfüllung meiner Pflicht. Das Weitere muss ich dem Schicksal überlassen. Sie, ich bin imstande und warte vor der Tür. Ich bin überzeugt, dass es das Mindeste ist, wozu Sie imstande sind. Und jetzt darf ich bitten... Protest, Protest, Protest, Protest! So, die sind wir los. So. Da bin ich. Herr Karolin, schon wieder über den Balkon. Da bin ich. Ihr Frack tut's nicht mehr lange. Es geht immer besser, Viktor. Was, Herr Karolin, wenn ich fragen darf? Die Eroica? Ach, das Klettern. Oh, Sie machen mir Sorge. Ich glaube, ich bin bald so weit. Wie weit? Aber lieber Viktor, ich habe Sie doch in meine nebenberuflichen Pläne eingeweiht. Die gefallen mir aber ganz und gar nicht, Herr Karolin. 4 Minuten für die Hotelrückwand. Furtwängler hätte gewiss 3-mal so lange gebraucht. Allerdings brauchte er auch für die Eroica doppelt so lang wie ich. Tja, wie war ich heute Abend? Großartig wie immer. Und 4 Minuten kürzer. Wie immer. Ja, ich bin für immer dazu verurteilt, wie immer zu sein. Wenn ich es einmal nicht mehr bin, dann ist es aus mit mir. Dann sagen die Leute, Karolin ist nicht mehr, was er einmal war. Bis dahin, mein lieber Viktor, bleibt es, wie sagte neulich die Zeitung so schön? Die einsame Gratwanderung der Perfektion, der allerletzten Vollkommenheit. Karolin legt den Maßstab fest. Sie sollten sich glücklich schätzen, Herr Karolin. Wenigen ist es vergönnt. Ich weiß, Viktor. Das habe ich alles schon gehört. Aber versetzen Sie sich einmal in meine Lage. Wenn ich da so stehe, einen letzten Satz dirigiere, so ein richtiges Presto, und plötzlich denken muss, wenn das vorbei ist, geht es wieder von vorn los. Morgen und übermorgen. Immer wieder dasselbe. Allegro, Adagio, Scherzo, Presto. Immer das Gleiche. Übrigens hat dem Adagio ein Horn versagt. Ja, das Blech in dieser Stadt taugt nicht viel. Dennoch war es ein herrlicher Abend. Wir wollen ihn nicht vor dem Morgen loben. Wie meinen Sie das? Das ist ein altes Sprichwort. Wer war alles hier, Victor? Außer einigen Damen und Herren von der Presse, zwei neoromantische Komponisten mit Sinfonien in Cis-Moll. Beide? Mehr oder weniger. Und weiter? Ein ziemlich hartnäckiger Posaunist. Das ist schon seltener. Der unbedingt mit Ihnen das Posaunenkonzert von Tschervenka spielt. Wer ist Tschervenka? Der böhmische Bruckner. 1804 bis 1897. Sehr alt geworden. Seine letzten Jahre waren umnachtet. Sie sind sehr bewandert, Victor. So dann die letzte legitime Schülerin von Franz Liszt. Dieselbe wie gestern? Eine andere. Aber vermutlich nicht weniger legitim. Naja, es ist... Es ist genug. Leider komme ich erst jetzt zum Wesentlichen. Rosenbart ist angekommen. Wer? Rosenbart, Ihr Impresario. Er wohnt hier im Hotel und hat die Verträge für die Südamerika-Tournee gebracht. Ach, Südamerika. Die 9. Beethoven vor Viehzuchtmillionären in Santiago de Chile. Dort ist es die 4. Schumann. Mit anschließendem Empfang beim Staatspräsidenten in seinem Sommerpalais. Wirklich, Victor, das Leben hat mir nichts mehr zu bieten. So sollten Sie nicht sprechen, Herr Caroli. Sie wissen so gut wie ich, dass es seine schönen Seiten hat. Haben kann, Victor. Und das bringt mich zum Thema des Abends. Es ist jetzt 11:30. Ganz recht. Ihr Bett ist gerichtet. Sie sollten heute einmal früh zum... 11:30 ist eine vorzügliche Zeit. Wofür, wenn ich fragen darf? Aber Victor, als ob Sie es nicht ahnten. Ich habe beschlossen, heute Nacht meinen ersten kleinen Einbruch zu verüben. Ihren ersten kleinen... Einbruch, gewiss. Zunächst nur in bescheidenem Rahmen. Ein wenig Schmuck, ein Brieftäschchen, wenn es sich so ergeben sollte. Nichts Großes oder Gefährliches, kein dumpfer Aufprall, kein Schrei im Dunkel. So weit sind wir noch nicht. Das kommt später. Sie wollen also wirklich ernst damit machen? In Ernst, wenn Sie es so nennen wollen? Ich würde es nicht tun. Das weiß ich, lieber Viktor. Sie sollen das ja auch gar nicht tun. Sie haben es nicht nötig. Sie auch nicht, Herr Caroli. Bei diesen Gagen... Ach, Gagen. Mich reizt nicht die Beute, sondern die Tat. Ich höre das Wort Tat nicht gern in diesem Zusammenhang. Es klingt nach Zeitungsbericht am nächsten Morgen. Dann nennen Sie es Abenteuer. Das Abenteuer als Ausgleich, verstehen Sie? So ein rascher Klimmzug. Sie werden sich das Genick brechen. Zerbrechen einer Fensterscheibe. Ihre Hände zerschneiden. Der flinke Griff in die Schmuckschatulle. Wenn man sie findet. Oder in die Brieftasche. Wenn etwas darin ist. Das Risiko, Victor, das unser eins ja nur vom Hörensagen kennt. Dabei bin ich ein erwachsener Mensch. Ich wollte Sie wehren. Dirigieren ist kein Risiko. Immer das tun, was ein anderer, größerer vorgeschrieben hat. Ja, Caroline, der wahrer ewiger Werte, der Liebling des Publikums. Ach, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wer? Ah, hier. Was ist denn das? Sehen Sie das nicht? Eine Maske? Na, wie sehe ich aus? Wie ein Dirigent mit einer Maske vorm Gesicht. Ja, dann warten Sie, bis ich die Mütze aufhabe. So, wie sehe ich jetzt das? Derselbe mit Mütze. Sie haben keine Fantasie. Und Sie keinen Sinn für Wirklichkeit, Herr Caroli. Ich sehe aus wie einer mit diesen italienischen Namen aus Chicago. Tut mir leid, Sie sind nun einmal nicht zum Verbrecher geboren. Niemand ist zum Verbrecher geboren. Lesen Sie die großen Strafreformer. Ich will es mir notieren. Niemand ist zum Verbrecher geboren. Die Gesellschaft macht ihn dazu. Bei mir ist sie gerade dabei. So, nun geben Sie mir eine alte Jacke. Ja, ich fürchte, die Hausjacke ist zum Einbruch ungeeignet. Ja, heute muss ich noch herhalten. Ich werde dieser Tage im Fachgeschäft einkaufen. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier, bitte sehr. Ja, so, und was noch? Ach ja, ja, einen Stein oder einen anderen harten Gegenstand. Aber Herr Caroli, Sie wollen doch nicht etwas... Ich will ihn durch die Fensterscheibe werfen. Um das ganze Haus damit aufzuwecken. Keine Angst, ich werfe leise. Haben wir etwas Geeignetes? Ich wüsste nicht. Außer dem Buddha aus Jade. Welchen? Frühes Viertes, Ming, aus der Sammlung des Ombières. Ein Geschenk der Gräfin Dagu. Die liebe Madeleine. Sie war immer für das Nützliche. Wie würde sie sich freuen, wenn sie wüsste, dass ich ihr kostbares Geschenk so gut gebrauchen kann? So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Und wo, wenn ich fragen darf, gedenken Sie diese Tat auszuführen? Ich weiß noch nicht. Ich habe keinen bestimmten Plan. Noch bin ich Amateur. Sie können schlafen gehen, Victor. Schlafen? Ich werde mich hüten. Ja, wie Sie wünschen. Und Victor, bitte lassen Sie die Balkontür angelehnt. Nicht schließen. Es könnte sein, dass ich auf dem Rückweg ein wenig in Eile bin. Gute Nacht. Viel Glück. nicht zur Beute, sondern zur heilen Rückkehr. Mögen die Musen ihn beschützen, obgleich dies eigentlich mehr des Hermes Sache wäre. Was ist denn jetzt schon wieder? Sagen Sie mal, mein Lieber, kommt Ihr Herr heute eigentlich überhaupt nicht mehr zurück? Er hat soeben angerufen, dass er bei Maxim diniert. Maxim gibt es hier nicht. So? Ich meine bei Lucullus. So? Ja. Allein? In Gesellschaft des Erzbischofs von Pontresina. Ist das wahr? Und seiner Frau. Was wollen Sie denn hier? Diese Frage, gnädige Frau, sollte sich doch wohl aus dem Aufzug ergeben, in dem ich hier vor Ihnen stehe, sowie auch durch die Art meines Auftritts. Ach so. Ach, Sie meinen, Sie sind Einbrecher? Ich fürchte, auch Sie, gnädige Frau, werden sich innerhalb der nächsten Viertelstunde zu dieser Meinung durchringen müssen. Übrigens wäre jeder Hilferuf vergeblich. Ich hatte bis jetzt auch noch zu keinem solchen Ruf angesetzt. Das Telefonkabel habe ich durchschnitten. An was Sie alles denken. Außerdem bin ich bewaffnet. Und Sie würden nicht zögern, mich über den Haufen zu schießen. Ich muss sagen, für einen Einbrecher sind Sie außerordentlich gesprächig. Naja, das ist mein Problem. Es ist mein Prinzip, meine Opfer zu unterhalten, anstatt sie einzuschüchtern, wie es die meisten meiner Kollegen tun. Sehr fortschrittlich. Es erzielt bessere Resultate. Nun, da bin ich gespannt. Darf ich Sie, um der Sache näher zu kommen, fragen, auf was Sie es abgesehen haben? Auf Ihren Schmuck. Aha, auf meinen Schmuck. Möchten Sie nicht ablegen? Zumindest diese Maske. Es muss doch sehr heiß drunter sein. Danke. Ich bin es gewohnt. Und nun, gnädige Frau, je eher Sie mir freiwillig verraten, wo Sie Ihren... Sind Sie denn so in Eile? Die Nacht ist doch lang. Unser einen vergeht sie im Flug. Sind Sie schon lange Einbrecher? Ja, von Jugend auf. Ich komme aus einer alten Verbrecherfamilie. Interessant. Mein Vater starb im Zuchthaus. Ach, das tut mir aber leid. Ja, es ist schon länger her. Banküberfälle waren seine Spezialität. Sein Steckenpferd, Hoteldiebstähle. Aber dazu hatte er nur selten Zeit. Und Ihre Frau Mutter? Das war eine herzensgute Frau, die ihrem Mann mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich hatte eine schöne, sorglose Jugend. Oh, bitte, bitte vorsichtig mit den Abendkleidern. Wo ist Ihr Schmuck? Ich möchte nicht gern Gewalt anwenden. Und wenn ich es darauf ankommen ließe? Madame, ich rate Ihnen ab. Warum? Ich pflege meine Opfer zu erwürgen. Sie meinen, wenn Ihre Methode der Unterhaltung versagt? Ja, mitunter schon während der Unterhaltung. Sind es schon viele Opfer? Pfingsten waren es 4. Die Marquise von Schattenwölfe nicht eingerechnet. Warum nicht? Sie starb am Herzschlag, als sie mich sah. Sie muss ein sehr schwaches Herz gehabt haben. Nun, sie war über 90. Schämen Sie sich, eine alte Dame so zu erschrecken. Nun, Madame, heraus mit dem Schmuck. Entzückend machen Sie das. Charlie würde sich köstlich amüsieren. Wieso? Wer ist Charlie? Charlie? Ach so, Charlie, ja, das ist ein alter Freund von mir. Einbrecher, Berufseinbrecher, im Gegensatz zu Ihnen. Und wir sind Sie? Ich? Dazu kommen wir noch. Ja, mein Freund, Sie haben noch viel zu lernen. Madame, Sie wissen nicht, wen Sie vor sich haben. Oh, doch. Wie? Wie bitte? Aber ich bitte Sie, ein echter Einbrecher prüft erst, ob die Tür offen ist, bevor er die Scheibe einschlägt. Sie scheinen Bescheid zu wissen. Ich weiß Bescheid. Jedenfalls war diese Türe offen. Ich lasse sie immer offen. Sehr unvorsichtig, Madame. Aber teurer Maestro. Woher wissen Sie das? Einbrecher tragen selten Frackhosen und schon gar nicht den modischen Schnitt. Und dann diese Hände. Maestro. Wer würde sie nicht daran allein erkennen? Die wenigsten, hätte ich gedacht. Gut, vielleicht nicht viele, aber eine ihrer glühendsten Verehrerinnen wie mir, der ihr Bild immer gegenwärtig ist, die jede ihrer Mienen, ihrer Bewegungen kennt, bleibt nichts verborgen. Sehen Sie hier, wie immer auf meinem Nachttisch Ihr Bild. Nicht so vorteilhaft. Aber sehr verinnerlicht. Jedenfalls hätte ich das nicht erwartet. Übrigens sind wir auch Zimmernachbarn. Selbst das wissen Sie? Ich reserviere stets das Zimmer neben dem Ihren. Auch das noch. Und jetzt fangen Sie gleich an, von meiner Beethoven-Auffassung zu sprechen. Nein, dazu kennen wir uns noch zu kurz, vielleicht später. Dann habe ich hier nichts mehr auszurichten. Und mein Schmuck? Madame, es ging mir hier nicht um materielle Werte, Ideen. Ja, das macht Ihrem Künstlertum Ehre. Aber es zeigt auch, dass Ihnen zum Verbrecher das Wesentliche fehlt. Meinen Sie? Ich bin sicher. Ach, Maestro, wollen Sie mich glücklich machen? Naja, es hängt davon ab, was ich dabei tun muss. Lassen Sie mich Ihnen ein paar erlesene Stücke von meinem Schmuck schenken. Ach, da bewahren Sie ihn auf. Ja, immer im Nachttisch, der einzige Platz, an dem Sie nicht gesucht haben. Es geht mir nämlich darum, einem verehrten Menschen, der für mich das Wesen der Musik verkörpert und der mir so unendlich viel gegeben hat, etwas wiederzugeben. Ideelle Werte lassen sich zwar nicht wieder... Um Gottes Willen. Was ist geschehen? Lea, mein Schmuck ist fort. Was? Sie meinen, jemand hätte hier einen Einbruch verübt? Offensichtlich. Und zwar Charlie. Wer ist denn dieser Charlie? Sagten Sie nicht, er sei ein alter Freund? Die Freundschaft hat sich überlebt. Ja, nun schwind. Telefonieren Sie der Direktion oder der Polizei. Ich dachte, Maestro, Sie hätten das Kabel durchschnitten. Sie wissen doch, dass ich nichts dergleichen getan habe. Schnell, schnell. Ich verschwinde. Nein, nein, bitte bleiben Sie. Ich möchte den glücklichsten aller Zufälle auskosten. Ein solcher Besuch steigt nicht jede Nacht zum Fenster herein. Es wird Ihnen aber auch nicht jede Nacht Schmuck gestohlen. Bitte nun, warum telefonieren Sie nicht? Da steckt etwas dahinter. Wer sind Sie? Oder wer ist Charlie? Charlie ist mein Geschäftspartner. Und um was für ein Geschäft handelt es sich? Es handelt sich um Transaktionen aller Art. Charlie ist Einbrecher. Und Sie? Ich bin von Haus aus Hochstaplerin. Bin aber beruflich nur insofern tätig, als ich Charlie Tipps gebe, wo was zu holen ist. Teilen Sie sich die Beute? So ist es. Oder vielmehr, so war es. Sagten Sie nicht, dass Sie in den Hotels stets das Zimmer neben dem meinen reservieren? Gewiss. Wo Sie sind, da bin auch ich. Aha, und wo Sie sind, da ist auch Charlie. Richtig. Sie lieben Musik? Musik bedeutet mir alles auf der Welt. Oder beinahe alles. Schon seit ich ein Kind war. Lange konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich Sängerin oder Pianistin oder Hochstaplerin werden sollte. Naja, das ist ja auch ein schweres Dilemma. Ja, das hat alles ein Für und Wider. Aber schließlich habe ich die Sicherheit gewählt. Das ist sehr weise. Ich bereue den Entschluss nicht. Mein Beruf erlaubt mir nämlich, Ihnen nachzureisen, um Musik in vollkommener Form zu hören. Aha, Sie sind anspruchsvoll. Sie sehen, ich kann es mir leisten. Und wer Charlie? Charlie ist leider völlig unmusikalisch. Es ist mir nie gelungen, ihn in ihm musikalisches Interesse zu erwecken. Und als ich ihm sagte, dass wir nach Südamerika gehen, revoltierte er. Also, Sie fahren auf meiner Tournee mit? Gewiss. Ich freue mich schon so auf das Brahms-Konzert in Buenos Aires. Und Charlie bleibt hier? Was tun Sie ohne ihn? Ich würde eben wieder allein operieren. Ich bin noch nicht ganz aus der Übung. Ja, so sehen Sie auch nicht aus. Aber ich verstehe ja nicht viel davon. Ich wäre glücklich, Sie einweihen zu dürfen. So wie Sie mich in die Tiefen der Musik eingeweiht haben. Mhm. Wer ist da? Ich verschwinde. Wo ist mein Buddha? Buddha, wo ist da drüben? Direktion. Ich muss Sie bitten zu öffnen, gnädige Frau. Ich komme. Bitte? Es ist mir unendlich peinlich, Madame, Sie zu dieser späten Stunde aus tiefem Schlummer reißen zu müssen. Aber leider ist in diesem Hotel innerhalb der letzten Stunden ein Einbruch verübt worden. Und man verdächtigt mich, ihn verübt zu haben? Aber Madame, keineswegs. Es tut uns nur unendlich leid. Inspektor Grohl von der Kriminalpolizei. Gnädige Frau, ich bin leider verpflichtet, Ihre Personalien aufzunehmen. Es ist mir wirklich äußerst unangenehm. Nur eine Formalität, Sie verstehen. Genau. Danke. Und mit wem habe ich die Ehre? Chopin. Suzanne Chopin. Wie schreibt man das? C-H-O-P-I-N. Beruf? Oh, privat. Ganz privat. Guten Abend, mein Herr. Haben Sie mich erschreckt? Beinahe wäre ich runter. Halten Sie sich doch am Blitzableiter fest. Hier. Ach so, hier. Dankeschön. Guten Abend. Es ist ein herrlicher Abend, finden Sie nicht? Na, was ist so herrlich daran? Na, so mild für die Jahreszeit. So mild finde ich es gar nicht. Nicht? Nee. Naja, vielleicht sind Sie schon länger hier draußen. Weshalb interessiert es Sie, wie lange ich schon hier draußen bin? Ehrlich gesagt, das interessiert mich gar nicht. Es war eine Höflichkeitsfrage. Ach so. Hm. Darf ich mir die Höflichkeitsfrage gestatten, was Sie hier tun? Ich? Ja. Ich mache einen kleinen Spaziergang, bevor ich mich zu Bett begebe. Was denn, einen senkrechten Spaziergang an der Hotelrückwand? Ja, ich klettere gern. Das erhält jung, glauben Sie mir. Ja, ich glaube Ihnen aufs Wort. Und, wenn Sie mir jetzt noch erzählen, dass Sie auf dem Weg zu dem Zimmer des Herrn Caroline, ich meine dieses Musikers sind, dann glaube ich Ihnen auch. Genau das bin ich. Sie auch. Allerdings. Es trifft sich gut. Gehen wir zusammen. Ich fürchte, es gibt dort nur Platz für einen von uns. Sehen Sie, das glaube ich nicht. Caroline ist bekannt für seine Gastfreundschaft. So? Allerdings hängt es sehr von den Absichten der Besucher ab. Von den Absichten? Ach so, ja. Aber Sie sehen nicht so aus, als wollten Sie ihm vorsingen oder vorspielen. Nee, das will ich nicht. Nein, Komponist sind Sie wohl auch nicht. Nee, auch nicht. Beherrschen Sie überhaupt ein Instrument? Kein musikalisches. Oder sind Sie etwa von der Presse? Also sehe ich so aus? Nein, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Also. Jeder ist auf einem anderen Gebiet empfindlich. Aber ich sehe schon, Sie haben von Caroline nichts zu befürchten. Was denn, Sie kennen ihn? Noch können. Man weiß ja eigentlich noch nicht einmal, ob man sich selbst kennt. Aber er ist ein angenehmer Mensch. Oh, das freut mich. Ich wickle meine Geschäfte gern mit angenehmen Menschen ab. Das ist auch viel ergiebiger. Ja, ja, natürlich. Vor allem bei Ihrer Art des Geschäftes. Wieso? Woher wissen Sie etwas von meiner Art des Geschäfts? Na, Sie sehen nicht gerade aus, als seien Sie Universitätsprofessor. Und was ist Ihr Geschäft? Dasselbe wie Ihres. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Außerdem scheint mir, das habe ich Sie schon mal gesehen. In Zeitschriften, ne? Hm. Sind Sie nicht? Ja, ja, ich kann es nicht leugnen. Ja, und was tun Sie hier? Ich bin auf dem Weg zu mir, sozusagen. Ja, und wo kommen Sie her? Ich habe aus dem Fenster gesehen, sah Sie hier klettern und dachte mir, das ist der Mann, der dir wertvolle Tipps geben kann. Was soll ich Ihnen Wertvolles geben? Tipps, Hinweise. Wie verübt man einen guten Einbruch? Moment mal, Sie wollen einbrechen? Möchte sehr gern. Aber Sie bekommen doch für Ihr Auftreten allerhand bezahlt. Ach, Sie denken zu materiell, mein Freund. Ja, das macht der Beruf, Herr Generalmusikdirektor. Mhm. Tja. Das ist bedeutet, Jahr aus, Jahr ein, vor dem Konzertpublikum der Erde zu stehen und wildfremden Menschen zu einem Genuss zu verhelfen, den sie höchstwahrscheinlich gar nicht verdienen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ja, ja. Aber warum haben Sie nicht was anderes gelernt? Und ich hatte, wie man sagt, Begabung. Ach so, ja, ja. Vielleicht hatte ich es mir auch ganz anders vorgestellt. Jedenfalls ist es jetzt zu spät. Es ist niemals zu spät zur Umkehr. Wie uns der Geistliche in meiner letzten Strafanstalt beigebracht hat. Ja, ja. So. Und jetzt dürfte ich Sie vielleicht bitten, Herr Generalmusikdirektor, die Händchen schön über dem Kopf zu falten, während ich Ihre Täschchen durchsuche. Nennen Sie mich doch nicht immer Generalmusikdirektor. Ist das so richtig? Ja, vielleicht noch ein bisschen höher. Ja? Ja, ja, so ist recht. Ich fürchte, Sie werden enttäuscht sein. Ich habe nichts in den Taschen. Ja, mit Ihrer gütigen Erlaubnis möchte ich mich selbst davon überzeugen. Bitte Sie? Ja. Wenn Sie mir nicht trauen. Nichts für ungut, aber gerade in diesen Dingen wird unser Eins oft belogen. Ja, ja, die Menschen bringen einander kein Vertrauen mehr entgegen. Ja, ja. Oh, und was ist das? Das ist ein Buddha. Ein was? Ein Buddha aus Jade. Ming. Ach so, vielleicht sind Sie in der Kunstgeschichte nicht bewandert. Das ist ein Talisman. Bringt Glück. Oh, das werden wir ja sehen. Glück kann ich gebrauchen. Geld nehme ich auf meine Raubzüge niemals mit. Und der wertvolle Schmuck, auf den ich es abgesehen hatte, ist mir leider entgangen. Ihnen Welcher Schmuck? Es handelt sich um den Schmuck einer Dame, die... Dem darf ich einen Augenblick die Hände vom Kopf nehmen? Ja, bitte. Danke vielmals, danke. Einer Dame, die dort in diesem Zimmer wohnt. Und woher wussten Sie von dem Schmuck? Ich habe einen guten Blick, mein Freund. Die Dame ist mir schon auf dem Konzert aufgefallen. Sie applaudiert immer besonders stark und dabei blitzt ihr herrlicher Schmuck auf. Und da ich ohnehin gern ab und zu einen Einbruch verübe, hatte ich beschlossen, mir diesen Schmuck anzueignen. Ja, ganz so ein Amateur, wie Sie denken, bin ich nun doch nicht. Weiter. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Sie kennen das ja. Ich schwinge mich auf den Balkon, stoße die Tür auf, schleiche ins Zimmer. Die Dame schreit auf, aber das ist man ja schließlich gewöhnt. Ich weiß, dass die Schatulle im Nachttisch ist, bin mit einem Satz bei der Dame, presse meine Hand auf ihren Mund. Ich benutze übrigens stets den bustellischen Griff, Sie auch. Weiter, weiter! Ich ziehe mit der anderen Hand die Schatulle hervor, öffne sie und siehe da, sie ist leer. Allerdings. Völlig ausgeraubt. Kein Ohrclip übrig gelassen. Und was sagt die Dame? Das war Charlie, ruft sie. Aber er wird es bereuen. Dann telefoniert sie, alarmiert Portier und Polizei und jetzt, mein lieber Charlie, denke ich, habe ich Sie lange genug aufgehalten. Klettern Sie vorsichtig hinab und wenn Sie unten sind, laufen Sie direkt in die väterlichen Arme der Polizei. Sie sind ein... Ich hätte nicht übel Lust, Sie niederzuknallen. Davon würde ich Ihnen dringendst abraten. Ein Knall und Sie haben überhaupt keine Chance mehr. Außerdem weiß ich gar nicht, was Sie gegen mich haben. Hätten Sie mich nicht getroffen, so säßen Sie völlig ahnungslos bei Ihrem zweiten Einbruch heute Nacht, nämlich bei mir. Es wäre mein dritter gewesen. Jedenfalls Ihr letzter. Die Polizei ist schon im Hotel. Ich habe Sie ja gewarnt. Es ist noch nicht zu spät. Schnell, Ihre Jacke her. Ich fürchte, meine Jacke wird Sie nicht retten. Aber wenn Sie wünschen, bitte. Hier, nehmen Sie meine. So. Hier. Danke. Oh, mit einer dicken Brieftasche drin. Die nehme ich mit. Aber für den übrigen Inhalt der Jacke haften Sie mir, Herr Generalmusikdirektor. Wir sprechen uns bald. Gute Nacht. Vorsicht! Ein Balkon. Was? Rechts halten. Ja, ja, ja, so ist recht. Jetzt haben Sie festen Halt. Für den Rest haften Sie mir. Dann wollen wir mal den Rest sehen. Ah. Schmuck. Und was für welcher. Ist nicht übel für den ersten Raubzug. Caroline, der wahre, ewiger Wert. Und was für Wert. Und mein guter Buddha ist ja auch wieder dabei. Bringt also Glück. Was wollen Sie hier? Oh, entschuldigen Sie tausendmal, gnädiges Fräulein. Ja, offensichtlich habe ich mich im Zimmer geirrt. Oder in mir. Bitte, bitte tun Sie das nicht. Nicht telefonieren. Ich versichere Sie, es handelt sich um einen Irrtum, der mir genauso peinlich ist wie Ihnen. Ich wollte nämlich in mein eigenes Zimmer, aber jetzt stelle ich fest, dass es erst das nächste ist. Das heißt, ich hoffe es. Gehen Sie immer außen entlang, wenn Sie Ihr Zimmer aufsuchen? Nicht immer. Aber ich klettere gerne ein wenig. Und das soll ich Ihnen glauben? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ich gebe zu, dass mein augenblickliches Aussehen nicht unbedingt für mich spricht. Das will ich nur nicht einmal sagen. Oder zumindest nicht unbedingt für die Glaubhaftigkeit dessen, was ich sage. Das allerdings. Dennoch, ich schwöre Ihnen... Bitte schwören Sie nicht. Sagen Sie mir lieber, woher Sie kommen. Ja, das ist eine längere Geschichte und es ist schon ziemlich spät. Und deshalb bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Halt! Oder ich telefoniere. Ich kann Sie doch nicht einfach so gehen lassen. Sie könnten ja ein gefährlicher Verbrecher sein. Versichere Sie, das bin ich nicht. Und ein Massenmörder, den man schon lange sucht. Finden Sie, dass ich so aussehe? Zeigen Sie mal Ihr Profil. Bitte. Andere Seite. Ja. Nein, an sich nicht. Na, sehen Sie. Aber man kann ja nie wissen. Mörder sehen oft ganz harmlos aus. Sie finden, dass auch ich ganz harmlos aussehe? Völlig. Sie könnten beinahe ein Dichter sein. Wie, verstehen Sie etwas von Dichtern? Nichts. Ich meine nur, eben ein Künstler. Das bin ich auch. Na, sehen Sie. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Woher sollte ich das wissen? Na, viele hätten mich sofort erkannt. Ich bin Caroline. Wer? Caroline. Der Caroline. Frederik. Caroline. Sollte ich von Ihnen gehört haben? Allerdings. Haben Sie einen Präsidenten umgebracht oder eine Bank ausgeraubt? Ich bin Dirigent. Ach so. Der Dirigent. Berühmt? Verehrtes Fräulein, über mich gibt es nur zwei Meinungen. Die einen halten mich für einen der bedeutendsten Musiker unserer Zeit. Die anderen für den bedeutendsten. Leider verstehe ich nicht viel von Musik. Die meisten meiner Verehrer verstehen nichts davon. Ach, Sie meinen, der Umstand, dass ich nichts davon verstehe, sollte mich nicht hindern, mich dem Kreis der Verehrer anzuschließen. Vielleicht wäre das ein wenig verfrüht. Sie sollten zunächst einmal etwas über mich lesen. Ich leihe Ihnen gern eine Biografie. Hier werden Sie entnehmen, dass es zwei Carolins gibt. Den Künstler und den Menschen. Den Künstler lassen Sie außer Acht und beschäftigen sich stattdessen mit dem Menschen. Dem also, der sich zur Nacht von den Balkons in die Zimmer junger Mädchen schleicht. Und davon steht nichts drin. Ich versichere Sie, dass diese Situation nicht typisch ist für den Menschen, Caroline. Aber sprechen wir nicht immer nur von mir. Sprechen wir von Ihnen. Auch über mich gibt es zwei Meinungen. Ich habe mich zu der meinen bereits entschlossen. Ich finde sie einfach bezaubernd. Das sagen die einen. Die irrige Meinung der anderen interessiert mich nicht. Ich habe Ihnen auch etwas mitgebracht. Mir? Ja. Ich dachte, Sie hätten sich im Zimmer geirrt. Das habe ich auch, aber ich bin eben immer auf Irrtümer vorbereitet. Darf ich Ihnen dieses kleine Geschenk überreichen? Ach, ein Armband. Es ist wunderbar. Das kann ich doch nicht annehmen. Aber Sie können es annehmen. Es sind keinerlei Bedingungen daran geknüpft. Dann erst recht nicht. Ich bitte Sie, nehmen Sie es an. Es ist nicht gestohlen. Das heißt, Nicht von mir. Und jetzt, gnädiges Fräulein, gute Nacht. Oh, bleiben Sie! Hey, Sie! Caroline! Caroline! Oder wie Sie heißen? Fort. Zumindest hätte er mir sagen können, ob es echt ist. Virginia, was ist geschehen? Geschehen? Ach, nichts, Mama. Hast du geträumt? Ich? Nein, warum? Du hast doch gerufen. Aber nicht dich, Mama. Sondern wen? Ich habe Besuch verabschiedet. Ich bitte dich, Virginia. Ja, Mama? Erkläre mir sofort, was geschehen ist. Ich hatte Besuch. Besuch? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ein Herr... So bitte, Virginia, es ist spät in der Nacht und ich bin müde. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich hatte Besuch und das hat er mir geschenkt. Das ist zu viel. Ich fand es auch, aber er meinte, ich könnte es ruhig annehmen. Und du schämst dich nicht. Warum soll ich mich schämen? Ich weiß übrigens noch nicht einmal, ob es echt ist. Es ist echt. Und das tust du mir an. Was? Und warum dir? Er war übrigens sehr nett. Schade, dass du ihn versäumt hast. So das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht. Ich habe mich auch zuerst ziemlich erschrocken. Zuerst? Ja. Dann gefiel er mir sehr gut. Ich meine den Mann. Der Schmuck natürlich auch. Was hat das zu bedeuten? Um diese Stunde? Oder ist das etwa neuer Besuch für dich? Wer weiß. Überraschen würde mich jetzt auch nichts mehr. Wer ist dort? Direktion. Was? Ich muss Sie bitten zu öffnen, gnädiges Fräulein. Jetzt ist alles aus. Man hat einen Besuch entdeckt. Ich komme. Was wünschen Sie? Gnädiges Fräulein, pardon, gnädige Frau. Es ist mir unendlich peinlich, meine Damen, Sie zu dieser späten Stunde aus tiefem Schlummer reißen zu müssen, aber leider... Bitte keine Poesie, Herr Direktor. Leider ist hier innerhalb der letzten Stunden ein schwerer Einbruch verübt worden. Das auch noch. Was meinen Sie damit, gnädige Frau? Und wer sind Sie? Inspektor Grohl von der Kriminalpolizei. Es ist meine Pflicht, nach den Spuren des Diebstahls zu fahren. Auch dort, wo weder die Einbrecher noch die Beute vermutet werden. Eine reine Formalität, Sie verstehen. Ehrlich gesagt, nein. Pflicht ist Pflicht. Mag sein, wir sind nicht von hier. Das kompliziert die Sache natürlich. Wie ist dein Name, wenn ich bitten darf? Schrankmaker. Ich bin Virginia Schrankmaker und dies ist meine Mutter, Mrs. Victoria Schrankmaker. Darf ich Sie bitten, Mrs. Schrank, gnädige Frau, Ihren Ausruf zu erklären? Habe ich etwas ausgerufen? Gewiss, das auch noch haben Sie gerufen. Ich bitte, ersparen Sie mir diese Schande. Es ist mir wirklich im höchsten Grade unangenehm, gnädige Frau, dass ich... Leider kann ich Ihnen nichts ersparen, was für uns im Zusammenhang mit der Aufklärung dieses Falles von Interesse ist. Herr Inspektor, gehört dieses Armband zu den gestohlenen Dingen? Nein. Der Einbruch wurde bei einem Herrn verübt. Gestohlen wurden außer einer Brieftasche mit einer beträchtlichen Summe Geldes nur Dinge, die Herren tragen. Ein rubinbesetztes Zigarettenetui. Von unermesslichem Wert. Platin-Manschettenknöpfe. Aber gnädiges Fräulein, wie kommen Sie darauf, dass dieses Armband zum Diebesgut gehören könnte? Das überlebe ich nicht. Mama, nimm dich zusammen. Ich will es Ihnen erklären. Ich lag im Bett und schlief, als ich die Balkontür öffnete und ein Mann in einer ziemlich schmutzigen Jacke ins Zimmer trat. Eine schmutzige Jacke. Wie sah der Mann aus? Nett, wohlerzogen. Und was tat er? Er sagte, er habe sich im Zimmer geirrt. Eine sehr beliebte Eröffnung. Dann unterhielten wir uns zwanglos. Zwanglos. Er stellte sich sogar vor und fand, dass ich ihn eigentlich kennen müsste. Und unter welchem Namen stellte er sich vor? Caroline. Caroline? Caroline, wer soll das sein? Ich fürchte, Miss Schandmaker, dieser Herr hat Sie zum Namen gehalten. Wollen Sie mir nicht erklären, Herr Direktor, wer das ist? Aber Herr Spector, der berühmte Dirigent. Dirigent, so, ich bin unmusikalisch. Wohnt dieser Herr hier im Haus? Gewiss, aber um diese Zeit schläft er. Das werden wir gleich feststellen, ob er schläft oder nicht. Wachtmeister Eberle bleibt hier vor der Tür. Sie müssen entschuldigen, meine Damen, reine Formalität. Und Sie, Herr Direktor, führen mich jetzt bitte zu diesem, wie sagten Sie? Ja, Caroline. Caroline. Gute Nacht, meine Damen. Wirklich nicht? Und einen Erzbischof von Potrosina gibt es nicht. Ach, sollte es aber unbedingt geben. Wo ist Ihr Herr? Wo immer er auch sei, gnädiges Fräulein, hier ist er nicht. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich fürchte, darauf muss ich es ankommen Wahrscheinlich lassen. Ist er längst im Bett. Ich bin überzeugt, gnädiges Fräulein, dass Sie imstande wären, auch dort nach ihm zu suchen. Und nun muss ich Sie erneut bitten, das Zimmer zu verlassen. Nein, diesmal gedenke ich zu bleiben. Bitte öffnen, Direktion. Direktion. Bitte. Es ist mir unendlich peinlich, mein Herr, Sie zu dieser späten Stunde aus tiefem Schlummer reißen zu müssen, aber Kriminalpolizei. Ach, und was wünschen Sie bei uns? Wir besorgen das Wagen. Wer ist das, Direktor? Der Diener. Dürfte ich fragen, Herr Inspektor? Ruhe! Und wo ist dieser Dirigent? Wo ist der Maestro? Er schläft nämlich an. Nein, das heißt, ich weiß nicht, jedenfalls nicht hier. Sondern wo? Herr Carolin pflegt mir nicht mitzuteilen, wo darf ich die Sache mal in die Hand nehmen? Dies hier sind also die Räume dieses Herrn Carolin oder wie heißt? Das sind Sie und so heißt er. Und wer ist die Dame? Ich bin von der Presse, Herr Inspektor. Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen? Ich habe diesen Herrn gefragt. Und was tut die Dame hier um diese Zeit? Leider kann ich Ihnen das auch nicht sagen, Herr Inspektor. Sie kommt ab und zu hierher, um nach Herrn Carolin zu fragen und dabei seltsamerweise das Zimmer genau zu untersuchen. Das ist nicht wahr, ich bin... Und zwischen diesen Besuchen geht sie wohl irgendeiner geheimnisvollen Beschäftigung nach, die hier in der Nähe stattfinden muss, von der ich aber nichts weiß. Aber ob sie die Polizei interessiert, das vermag ich nicht zu beurteilen. Inspektor, ich bitte um Ruhe. Herr Direktor, darf ich Sie bitten, diese Dame zu Herrn Wachtmeister Eberle zu begleiten? Bitte? Er soll Ihre Personalien aufnehmen, Sie aber vorläufig noch nicht laufen lassen. Inspektor, ich... Ruhe! Und darf ich Sie bitten, Herrn Rosenbart und das amerikanische Fräulein zu holen? Hierher? Hierher. Das werden Sie bereuen. Bitte kommen Sie, kommen Sie. Darf ich mir die Frage erlauben, Herr Inspektor, was Sie von meinem Herrn wünschen? Es ist in diesem Hotel ein Einbruch verübt worden. Ach, und wann? Weshalb interessiert Sie das? Es interessiert mich gar nicht. Ich habe mich in den Jahren meines Dienstes bei Herrn Carolin daran gewöhnt, jedes Datum und jede Zeitangabe sofort zu notieren. Mein Herr ist überaus vergesslich. So. Mhm. Aber ich verstehe wohl nicht recht, verdächtigen Sie meinen Herrn, einen Einbruch verübt zu haben? Jedenfalls hat ihn eine junge Dame beschuldigt, ihr einen Schmuck geschenkt zu haben. Trägt Ihr Herr öfter Schmuck bei sich? Schmuck? Ja. Beinahe immer. Und wozu? Oh, eine Art Aberglaube. Und Sie haben keine Ahnung, wo er jetzt ist? Nein. Nach seinen Konzerten geht er öfters spazieren. Ach, allein? Immer. Ist Ihr Herr Ausländer? Ja, da muss ich erst nachdenken, in welchem Land wir gerade sind. Na dann, denken Sie mal nach. Aber entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Herr Friedrich Carolin, mein Herr, ist ein Mann von internationaler Bedeutung und Konsequenz. Aber das tut doch hier gar nicht zur Sache. Ich habe hier meinen Beruf auszuüben. Vor wenigen Monaten habe ich den berüchtigten Versicherungsschwindler Molzer geschnappt. Ja, das war ebenfalls ein Mann von internationaler Bedeutung und Konsequenz. Wie lange pflegt Ihr Herr nachts spazieren zu gehen? Das hängt von seinen Stimmungen ab. So, er ist also von Stimmungen abhängig. Er ist Künstler, Herr Inspektor, ein großer Künstler. Ja. Nicht selten geht er die ganze Nacht. Und wo geht er? Er geht gern durch stille Straßen. Auch liebt er nächtlich leere Plätze und Brücken. Er schwärmt für Brücken. So, so. Mhm. Und wie ist es mit Hotelrückwänden? Aber Herr Inspektor, ich bitte Sie zu bedenken, dass Herr Carolin... Ein großer Künstler ist, ja, ich weiß. Künstler sind immer verdächtig. Man weiß nie, woran man mit ihnen ist. Maestro, Sie sind zurückgekehrt? Störe ich? Aber Maestro, ich bin entzückt. Sie sind beim Packen? Ja, ich halte es für ratsam, sobald wie möglich... Außerdem sind wir doch schon übermorgen in Lissabon. Wirklich? Gewiss, die 9. Die 9, schon wieder. Aber Maestro, kann man Sie denn nicht immer wieder hören? Ich weiß nicht, ich habe Sie selten gehört. Ich bin, wie Sie sich erinnern, Dirigent. Und in Anwesenheit des Staatspräsidenten. Nein, war das nicht vorige Woche? Das war nicht Lissabon. Und es war ein anderer Staatspräsident. Naja, mag sein. Wie dem auch sei, Madame, ich bin zurückgekehrt. Ich freue mich so, dass Sie zurückgekehrt sind. Sie machen mich sehr glücklich. Das hoffe ich. Ich weiß es. Was wissen Sie? Dass Sie mich glücklich machen. Ach so. Ja, wissen Sie aber auch, warum? Weil ich in Ihnen einen Menschen gefunden habe, mit dem ich die höheren Seiten des Lebens... Weil Sie in mir einen Menschen gefunden haben, der Ihren Schmuck gefunden hat. Meinen Schmuck? Wo haben Sie... Allerdings, das muss ich gleich sagen, es fehlt ein Armband. Ah. Ich habe es inzwischen verschenkt. Verschenkt? Inzwischen? Ja, Sie wissen doch, wie es ist, wenn man ganz plötzlich in Verlegenheit um ein kleines Geschenk ist und nichts bei sich hat. Natürlich weiß ich das. Selbstverständlich gedenke ich, Sie angemessen zu entschädigen. Bitte, Maestro, kein Wort darüber. Beleidigen Sie mich nicht. Ich rechne es mir als Ehre an, Ihnen ein Armband schenken zu dürfen, das Ihnen in einer galanten Situation gelegen kommt. Madame, ich versichere Sie, Sie missverstehen die Situation. Sie war alles andere als galant. Aber, Maestro... Nun gut, das Vertrauen kommt mit der Zeit. Wir wollen nichts erzwingen. Wir sind uns ja in der letzten Stunde schon viel näher gekommen. Alles Weitere wird sich ergeben. Erzählen Sie mir, wie Sie zu dem Schmuck gekommen sind. Ja, ich verlasse dieses Zimmer über den Balkon, wende mich nach rechts, um meine Räume aufzusuchen. Plötzlich erspähe ich vor mir eine verdächtige Figur. Charlie, schießt es mir durch den Kopf. Meisterhaft kombiniert. Ja, ich rufe ihn an, er wendet sich zu mir um, ich packe ihn an der Jacke und ziehe ihm mit einem Ruck die Jacke aus. Ich gebe ihm dafür die meine, nicht ohne ihm ein drohendes Wort nachgerufen zu haben. War es wirklich so? Sagen wir es ungefähr. Jedenfalls haben Sie reiche Beute gemacht. Ich freue mich, Sie Ihnen zurückerstatten zu können, Madame. Und ich wäre beinahe versucht, alles zu nehmen. Wieso? Wie meinen Sie das? Leider gehören nicht alle diese Kostbarkeiten mir. Sondern wem? Zum Beispiel dieses kostbare Zigarettenetui und diese Manschettenknöpfe gehören vermutlich dem Herrn, in dessen Zimmer Charlie heute nach seinen größeren und, wie ich feststelle, erfolgreicheren Einbruch verübt hat. Woher wissen Sie das? Von der Polizei. Sie hat mein Zimmer durchsucht. Also warum das Ihre? Eine Formalität, wie man mir versicherte. Es wurden alle Zimmer durchsucht. Auch das Ihre, nehme ich an. Wirklich? Ach, der arme Viktor. Wer? Mein Diener. Er hat mich ohnehin nur schweren Herzens ziehen lassen. Ich muss gehen. Schon? Wir sprechen nur später. Ich muss Sie ja auch noch für das Armband entschädigen. Es war, soweit ich sehen konnte, ein kostbares Stück. Bitte, Maestro, kein Wort mehr von materiellen Dingen. Wenn wir uns wiedersehen, sprechen wir nur von Musik. So. Vielleicht machen wir eine kleine Fahrt in die Umgebung von Lissabon am Donnerstag. Oder wir dinieren nächsten Mittwoch zusammen bei Prunier. Wo? Bei Prunier in London. Sie dirigieren dort nächsten Mittwoch. Die 9. Die 5. Das ist noch schlimmer. In Anwesenheit der Königin. Ach, was für ein schönes, reiches Leben Sie haben müssen, Madame. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Vergessen Sie Ihre Beute nicht. Was soll ich damit? Ich weiß nicht, aber ich möchte diesmal aus bestimmten Gründen so leicht wie möglich reisen. Vielleicht sollten Sie die Sachen der Polizei übernehmen. Nein, das scheint mir nicht ratsam. Man wird mich für den Einbrecher halten. Sie, Maestro, niemals. Ja, also. Guten Morgen. Haben Sie mich erschreckt? Beinahe wäre ich runter. Das tut mir leid. Kommen Sie hier rüber, hier über die Brüstung. Ah ja. Danke. Ja. Es ist ein herrlicher Morgen hier oben. Ein wenig kühl. Das macht die Jahreszeit. Ohne Zweifel, Herr Karolin. Sie kennen mich also? Wer kennt Sie nicht? Ja, da haben Sie recht. Dennoch hoffe ich, Sie noch besser kennenzulernen. Sie hoffen? Ja. Sie wollen mir doch nicht etwa vorsingen? Keineswegs. Oder vorspielen? Auch das nicht. Da können Sie ganz beruhigt sein. Oh Gott sei Dank. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mit diesen Dingen belästigt werde. Nun, vielleicht gelingt es uns beiden zusammen, diese Belästigung für einige Zeit abzustellen. Uns beiden? Mein Name ist Kruhl. Ehrlich gesagt, der Name bedeutet mir nichts. Das kommt noch. Dann darf ich Sie fragen, was Sie hier draußen tun? Ich warte. Auf Sie. Auf mich? Ja. Na, das bedeutet, dass dies mein Balkon ist. Gewiss. Wollten Sie woanders hin? Nein, im Gegenteil. Ich habe mich heute Nacht schon einmal im Zimmer geirrt. Nun, irren ist menschlich, Herr Freut Karol. Mich, es bestätigt zu hören. Ich habe es im Laufe dieser Nacht nämlich bereits festgestellt. Sie sind doch nicht etwa ins Zimmer einer Dame eingestiegen. Genau das. Ein galantes Abenteuer, wie? Nein, das ist nicht meine Art, Herr... Kruhl. Ja. Wer sind Sie eigentlich? Wenn es kein galantes Abenteuer war, warum haben Sie dem Fräulein ein so kostbares Armband geschenkt? Woher wissen Sie das? Intuition. Bringt der Beruf mit sich. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir, Herr... Kruhl. Inspektor Kruhl. Inspektor Kruhl? Von der Kriminalpolizei. Von der Krimi... Und Sie warten? Hier auf mich? Ganz recht, Herr Karolin. Ja. Um was handelt es sich, wenn ich fragen darf? Na, vielleicht können wir das da drinnen erörtern. Drin? Ja. Ja. Ja, wie Sie wünschen. Bitte, treten Sie näher. Oh nein, Herr Karolin, nach Ihnen, bitte. Oh, bitte. Ich bin ja hier zu Hause. Und ich bin von der Polizei. Die Polizei ist überall zu Hause. Ja. So, da bin ich wieder, Viktor. War jemand hier? Wie Sie sehen, gnädiger Herr, es ist noch immer jemand hier. Ah, gnädiges Fräulein, Sie hier? Und Sie, Herr Rosenbart? Mhm. Tja. Keiner wünscht mir einen guten Morgen. Tja, also, Herr Inspektor, was... Verschafft mir die Ehre. Dazu kommen wir gleich. Darf ich Sie bitten, die Arme ein wenig zu heben? Darin habe ich bereits Übung. Und jetzt darf ich Ihnen vielleicht ein wenig in die Taschen greifen. Nun, der Buddha gehört mir. Was gehört Ihnen? Diese Figur, es ist ein Talisman, er bringt Glück. Glück, so. Und wem gehört das andere? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. So, na dann wollen wir vielleicht gemeinsam versuchen, es herauszufinden. Wie? Ach, ehrlich gesagt, Herr Inspektor, das interessiert mich nicht sonderlich. Ich habe diese Dinge nicht gestohlen. Natürlich nicht. Sondern gewissermaßen übernommen. Zusammen mit dieser Jacke, die ebenfalls nicht die meine ist. Ich weiß, das alles klingt ein wenig unglaubhaft. Vielleicht ein ganz klein wenig. Soll ich den Hergang schildern? Nun... Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Rosenbart interessiert wäre, Einzelheiten zu erfahren. Nicht wahr, Herr Rosenbart? Das ist doch wohl nicht möglich, Inspektor. Darf ich Sie bitten, Herr Rosenbart, sich diese Dinge hier einmal anzusehen? Zigarettenetui, Manschettenknöpfe. Sind das die Ihren? So klären Sie die Angelegenheit doch auf, Maestro. Wir werden Herrn Karolin sogleich zu Wort kommen lassen. Ich bin überzeugt, er kann alles aufklären. Das können diese Brüder immer. Vorher aber bitte ich Sie nochmals, diese Gegenstände zu identifizieren, Herr Rosenbart. Sind das die Ihren oder nicht? Caroline, ich bitte Sie. Sie können gleich mit dem Maestro sprechen. Vorher ersuche ich Sie... Diese Gegenstände sind nicht die meinen. Was soll das heißen? Sie gehören nicht mir. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihrer Beschreibung genau entsprechen. Nicht genau genug. Ach, Herr Rosenbarten, halten Sie mich doch nicht zum Narren. Auch die Polizei versteht den Spaß, aber der darf nicht zu weit führen. Dafür habe ich volles Verständnis, Herr Inspektor. Ach so, was sind das nun Ihre Sachen oder nicht? Nein, Sie sind es nicht. Also, allmählich interessiert es mich nun doch, wem Sie gehören. Aber gnädiger Herr, entsinnen Sie sich Ihrer eigenen Sachen nicht? Der gnädige Herr ist so vergesslich geworden. Manchmal erkennt er selbst mich nicht mehr. Dabei bin ich seit 18 Jahren in seinen Diensten. Sie machen mir aber Sorge, gnädiger Herr. Schwere Sorge. Kennen Sie diese Dame? Gewiss, ich habe... Darf ich mir die Bemerkung erlauben, Miss Schrankmaker, dass Sie blühend und bezaubernd aussehen? Sie kennen den Herrn, Miss Schrankmaker? Und wie vortrefflich Ihnen das Armband zu Gesicht steht. Ich freue mich doch... dass ich damals auf Rubinen bestanden Sie habe. Sie haben auf... Der gnädige Herr ist Amethyste. Aber ich meinte, Ihr Teint lasse nicht zu, dass... Entschuldigen Sie, Viktor. Sie wollten Amethyste. Ich war für Rubinen. So? Ach ja. Vielleicht war es auch so. Gleichwohl, wir haben damals... Halt. Wo und wann haben Sie das Armband gekauft? Wo war das noch, gnädiger Herr? War das nicht im Frühling in Madrid? Nein, das war schon im Dezember in der Rue de Rivoli. Erinnern Sie sich nicht mehr? Der Schnee, die Kälte? Ach, richtig. Ja, natürlich. Dennoch konnte ich meinen Herrn damals nicht zurückhalten. Ach, genug. Ich frage Sie nochmals, Miss Schrankmaker, kennen Sie diese beiden Herren? Aber gewiss, Herr Inspektor. Mein Fräulein, ich warne Sie. Ist dies der Herr, der vorhin in Ihr Zimmer gestiegen ist? Ja. Und Sie wollen mir einreden, dass Sie ihn vorher schon gekannt haben? Ich will Ihnen überhaupt nichts einreden, Herr Inspektor. Aber die Höflichkeit verlangt von mir, dass ich Ihre Fragen beantworte. Auch ich erkenne in der jungen Dame eine alte Bekannte des Maestro, Herr Inspektor. Also bin ich hier in ein Irrenhaus geraten. Miss Schrankmaker, warum haben Sie mir vorhin erzählt, ein Ihnen unbekannter Mann sei zu Ihnen ins Zimmer gestiegen? Mama darf von der Bekanntschaft nichts wissen. Sie ist gegen die Verbindung. Ein Künstler. Sie verstehen. Nein, ich verstehe nichts mehr. Nichts. Das tut mir leid. Herr Caroline, wozu sind Sie in Miss Schrankmakers Zimmer gestiegen? Um ihr ein kleines Geschenk zu machen. Machen Sie solche Geschenke öfters? Nie. Wem gehören diese Dinge? Wenn mein Diener sagt, die Dinge gehören mir, so wird es schon richtig sein. Er hat immer recht. Herr Rosenbart, Sie bestehen auf Ihrer Behauptung, dass diese Gegenstände mit den bei Ihnen gestohlenen nicht identisch sind? Ich bestehe darauf. Also so etwas ist mir doch in meiner ganzen langen Laufbahn noch nicht vorgekommen. Am liebsten würde ich Sie allesamt, also jedenfalls würde ich Ihnen nicht raten, in dieser Stadt jemals wieder die Polizei zu alarmieren. Es wäre vergeblich, selbst wenn Sie in Mordgefahr schweben. Dafür werde ich sorgen, morgen. So, mein lieber Caroline, das ist noch einmal gut gegangen. Hätte ich nicht tief in Ihrer Südamerika-Tournee gesteckt, dann hätte ich Sie nicht so glimpflich davonkommen lassen, das kann ich Ihnen versichern. Aber in Zukunft weiß ich wenigstens, woran ich bin mit Ihnen, Sie... Ja, vielleicht dürfte ich die Sache jetzt aufklären. Bevor Sie beginnen, noch mehr als an Ihren Erklärungen bin ich an meiner Brieftasche interessiert. Sie meinen, er hat sogar Ihre... Er hat. Darf ich Sie hiermit energisch zurückfordern? Sie irren, Herr Rosenbart. Ich habe Ihre Brieftasche nicht. Gnädiger Herr, ich flehe Sie an, geben Sie Herrn Rosenbart seine Brieftasche zurück. Sehen Sie doch endlich ein, dass Ihr Abenteuer keinen allzu günstigen Ausgang genommen hat. Ich warne Sie, Caroline. Verlassen Sie sich nicht allzu sehr auf meine Gutmütigkeit und Ihre Einmaligkeit. Ich habe Ihre Brieftasche nicht, Herr Rosenbart. Sie ist mit Samtinhalt im Besitz eines Individuums namens Charlie. Herr Rosenbart, ich nehme es auf mich, die Sache in Ordnung zu bringen. Wie viel schuldet Ihnen, Herr Caroline? Mindestens 10.000. Dann gebe ich Ihnen zunächst einmal, was ich bei mir habe. Das sind 500, 700, 900, 1000. Guten Morgen, meine Herrschaften. Charlie? Dürfte ich Sie bitten, die Hände hochzunehmen und sich dort in einer Reihe an die Wand zu stellen? Sie brauchen keine Angst zu haben, es geschieht Ihnen nichts. Ich möchte nur einen möglichst guten Überblick haben. Sie da, Sie brauchen das Geld nicht weiterzuzählen, mein Herr. Das besorge ich. Legen Sie das Bündel ruhig auf den Tisch. Wir haben Zeit. Die Polizei ist soeben abgefahren. Es war übrigens ein stattliches Aufgebot, ne? Das ganze Hotel war umstellt. Dem habe ich auch zu verdanken, dass ich an diesem gemütlichen Beisammensein teilnehmen kann. Sonst säße ich schon zu Hause mit weitaus geringerer Beute. Von der ich Ihnen aber einen erheblichen Teil abgenommen habe. Aber nicht diese Brieftasche. die ich vorsichtshalber an mich nahm. Ist das Ihre, Herr Rosenblatt? Sie ist es. Gott sei Dank. Man hatte nämlich mich verdächtigt. Klären Sie die Sache auf, Charlie. Woher kennen Sie ihn denn so gut, Herr Carolin? Ich kenne ihn nicht besser, als ich Sie kenne, Miss Schrankmecker. Aber Sie nennen ihn beim Vornamen. Ich würde auch Sie beim Vornamen nennen, wenn ich ihn wüsste. Ich heiße Virginia. Darf ich Sie bitten, Ihre Privatgespräche auf später zu verschieben und mir einen Augenblick lang Ihre geschätzte Aufmerksamkeit zu widmen? An sich habe ich zwar keine Eile, die Polizei ist fort. Und dem Gespräch, das ich vom Balkon aus verfolgen konnte, entnehme ich, dass sie auch nicht zurückkommt, selbst wenn Sie sie rufen. Dennoch, ich habe eine anstrengende Nacht hinter mir und bin rechtschaffen müde. Zunächst also, meine Dame und meine Herren, werde ich mich mit diesen schönen Gegenständen bedienen. Wenn Sie also erlauben, Herr Rosenbart, darf ich Ihre Brieftasche wohl behalten. Und zwar endgültig. Dieser herrliche Schmuck. So, und nun das Geld. Hierbei dürfte es sich um Ihren Beitrag handeln, Herr Generalmusikdirektor. Was sind Sie? Generalmusikdirektor? Nennen Sie mich doch nicht immer Generalmusikdirektor. Oh, entschuldigen Sie, manchmal vergesse ich mich. Und nun zu Ihnen, Fräulein Virginia. Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Vornamen nenne, aber ich weiß Ihren Nachnamen nicht. Schrankmaker. Ah, Miss Schrankmaker. Dürfte ich Sie bitten, mir Ihr Armband herüberzuwerfen? Ich bin überzeugt, Herr Carolin wird Ihnen ein schönes neues kaufen. Werden Sie das tun? Darüber unterhalten wir uns noch ausführlich, Virginia. Versprechen Sie nicht zu viel, mein Freund. Sie haben heute erhebliche Verluste erlitten. Und nun zu Ihnen, mein Herr. Wie Sie heißen, weiß ich nicht. Das geht Sie auch nichts an. Das interessiert mich auch gar nicht. Aber Ihre Krawattennadel interessiert mich. Ohne Zweifel ein Geschenk Ihres Herrn zum 10-jährigen Dienstjubiläum, was? Zum 15-jährigen. Umso besser, das steigert den Wert. Zum 20. bekommen Sie gewiss wieder etwas. Danke. Ein schönes Stück. Tja. Und nun zuletzt noch einmal zu Ihnen, Herr Carolin. Wie wär's mit dem restlichen Inhalt meiner Jacke? Den habe ich bereits der rechtmäßigen Besitzerin zurückerstattet. Wem? Traudel? Na, wie sie heißt, weiß ich nicht. Für Sie heißt sie wahrscheinlich Suzanne Chopin, hä? Für mich Waltraud Krise. Rechtmäßige Besitzerin ist gut. Aber Spaß beiseite, Herr Generalmusik, die... Ich meine, mein Freund, bleiben Sie bei Ihrem Beruf. Ja, das habe ich im Laufe der Nacht bereits mehrfach erwogen. Dennoch freue ich mich, Herr Carolin, dass Sie es hiermit von sachverständiger Seite bestätigt hören. Denn unser Beruf ist nicht jedermanns Sache. Ich allerdings habe es zu etwas gebracht. Ich dürfte heute einer der gefürchtetsten Einbrecher sein. Charlie Bowles. Bowles? Sie sind... Jawohl, ich bin... Und nun möchte ich mich verabschieden. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Den Buddha. Nein! Schnell, den Buddha. Ich lasse nicht mit mir spaßen. Geben Sie her. Da! Sie sind wirklich unersättlich. Ich nehme meinen Beruf ernst. Deshalb könnten Sie aber doch mal einem Opfer etwas schenken. Schenken? Mir schenkt ja auch keiner was. Ich muss mir alles erarbeiten. Herr Carolin, ich schenke Ihnen einen neuen, schöneren. Darüber lässt sich reden. Ja, das meine ich auch. Buddhas bringen nämlich Glück. Turno im Grand Hotel von Wolfgang Hildesheimer. Caroline war Heinz Klevenow. Viktor Ernst Fritz Fürbringer. Eine Zeitungsreporterin Gerda Schöneich. Madame Chopin, Ruth Hausmeister. Charlie, Wolfgang Wahl. Virginia Schrankmaker, Ingrid Pan. Mrs. Victoria Schrankmaker, Irene Maritz. Der Hoteldirektor Viktor Stefan Görz, Inspektor Gruhl Heinz Schimmelfennig, Impresario Rosenbart Balduin Baas. Ton und Schnitt Friedrich Basan und Marlies Kranz. Regie Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk.